uns ein kalter Wind. Nicht sollen sich in Ehren ein Spielmann und ein Königskind auf dieser Welt gehören. Wenn wir uns geführet und wie du mich auf Lichterau mit deinem Lied berühret. Wenn wir uns was immer vor uns liegt.